Jahrhunderten aufgestellt. Und war ein Ende, ein Anfang und ein Gesetz der Welt. Ich riss aus meinem Grunde eines Panzers lärmendes Band. Verblutend aus tiefer Wunde, schon langsam ein großes Land. Richter wird kommen, der mich senkrecht stellt in das Feld. Dann bin ich ein Ende, ein Anfang und ein Gesetz in der Welt. Ich riss aus meinem Grunde eines Panzers lärmendes Band. Verblutend aus tiefer Wunde stirbt langsam ein großes Land.